mitgestritten und Ruße zerdacht. Aus den deutschen Köpfen die Freiheit einst entsprang und sie mit deutschem Stahl vom Gegner einst errang. Diese Zeiten sind vorbei, deine Streiter fort. Bauen wir des Einerlei, fast an jedem Ort. Und wenn ich in diesen Zeiten niemals lebte, möchte ich diese wieder aus dem Boden bitte. Hildevoll, wache mich auf diesem ewigen Landtraum. Hildevoll, erschaffe dich neu, ein Geist aus Ruinen der Maul. Hildevoll, deine Bestimmung, ein Imperium für die Ewigkeit. Hildevoll, deine Feinde fallen, denn unsere Art soll ewig sein. Heimisch, Ruhe im Sand. Hildevoll, wache mich auf!